Knopf gedreht. Über Schwester Wilma M. Quatsch von ihrem Freund. Und der Stockfisch in B6 hat grad was geträumt. Ganz mechanisch.